Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Geräusch, das Sie alle lieben. Es geht gleich los. Es beginnt. Wir werden wohl beginnen. Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer aktuellen Nachmittagssendung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Es geht sofort los bei uns. Und ich begrüße Sie. Es ist soweit. In diesem Augenblick ist es soweit. Und zwar jetzt in jedem Augenblick. Jetzt geht es los. Fertig. Und es geht ab. Die Mannschaften haben das Spielfeld betreten in blauen Jerseys und in weißen Hosen. Sie tragen ein mittelblaues Trikot, eine weiße Hose und rote Stutzen. Hellblau, dunkelblau die Hose. In weißen Hemden und schwarzen Hosen. Mit roten Hemden, weißen Hosen und roten Stutzen. Blaues Hemd, weiße Hose, rote Stutzen. Ich hatte es angedeutet, im grünen Trikot, in den weißen Hosen, in den grünen Stutzen. Olivgrüne Hosen und weiße Stutzen. Mit den roten Stutzen und den roten Hemden und den weißen Hosen. Mit grünen Hemden, weißen Hosen und grünen Stutzen. Den weißen Hemden also, den schwarzen Hosen, den weißen Stutzen. Ganz in weiß, auch mit weißen Stutzen. In langen, dunkelroten Samtgewändern, bunten Strümpfen, bunten Röcken und Blusen. In weißen Hosen und in orangefarbenen Stutzen, in weiß und schwarz. In rot und blau. Mit orangefarbenen Regenschirmen, orangefarbenen Fahnen und Schirmmützen. In roten Hemden und schwarzen Hosen. Und während die Musikkapelle hier das Stadion verlässt, kommen die Schweizer, die uns so oft die Hand gereicht haben. In ihren roten Hemden und den weißen Hosen. Und roten Stutzen. Nun warten wir ab, was heute daraus wird. Der Ball liegt bereit. Der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Er stellt hier wahrlich das bisher Gesehene gründlich auf den Kopf. Aber was soll's? Der Ball ist rund. Ganz gleich was auch immer, jedenfalls ja. Das mag's gewesen sein. Bis später. Wir hören uns dann wieder. Was ist? Das Spiel hat noch nicht begonnen. Das ist natürlich eine äußerst ungünstige Ausgangsposition. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum es noch nicht beginnt. Und jetzt wird es gleich losgehen. Wollen wir sehen, ob wir den Anpfiff noch mitbekommen hier. Aber es ist noch nicht so weit. Nun, wir werden uns ja dann gleich wieder melden. Ich gebe erst einmal zurück ins Funkhaus. Nun warten wir ab, was heute daraus wird. Was ist? Man zeigt hoffnungsfrohe Ansätze. Die Bälle werden jetzt, zumindest der Ball wird jetzt zurechtgelegt. Jetzt kommt Werder nach vorne mit Bracht. Bracht mit Schmitz. Schmitz mit Schmitz. Schmitz, ein kleiner schwarzhaariger Mann mit dem gerade erwähnten Dubski. Jetzt Wimmer. Sie wissen, eines Tages wird er zwar aufhören, aber man wird ihn dann vermissen. Als niemand ihn erwartete, stürzt aus der Tiefe, wirklich aus der Tiefe, Deiner nach vorne. Na, was der heute läuft, der rennt hinten, vorn, quer, wo er eben gerade gebraucht wird, da ist er. Schnellfüßig auf dem nassen Boden. Quer und etwas nach rückwärts. Oder ein wenig weiter davor oder dahinter. Überlegt und gekonnt, eiskalt an ihm vorbei, unhaltbar, halb hoch. Das wirkt rhythmisch, das wirkt wuchtig, das peitscht die Spieler nach vorn. Sie versuchen, durch die Mitte zu laufen. Und wenn man durch die Mitte läuft, dann läuft man doch wie in einen Trichter hinein. Und dann schlendern sie ganz gemächlich durch den eigenen Raum. Und das dauert, das dauert. Sie sind manchmal so erstaunt, so als ob sie türkische Schnabelschuhe anhätten. Sehr schön gemacht. Aber das schade, das ging schief. Wenn ich sage schade, dann meine ich, das geht vorsichtig, tastend, sehr schön. Und ich sehe soeben, dass, oder vielmehr höre, dass... Was ist? Gemach, Gemach, liebe Freunde. Ich sehe soeben, dass, oder vielmehr höre... Beutger tanzt wieder da hinten hin und her. Mehr Rasse als Klasse. Das sieht alles ganz nett aus. Das kennt man ja. Das kann sich auch widerlegen. Und Keutka in die tiefstehende Sonne schauen. Mit einer Mütze im Gesicht, weil er ja gegen die tiefstehende Sonne schauen muss. Deshalb hat er sich also eine Mütze aufgezogen. Potka, der wahrlich nicht mehr allzu viel zu tun hat, schaut sich jetzt die Situation in gebückter Haltung an. Weit runterhängend seine Strümpfe. Da greift er sich an den Kopf mit dem rechten Fuß. Der Mann, der noch die sauberste Hose anhat. Auf den Kopf, von da auf den Fuß und wieder auf den Kopf, nachdem die Herthaner ihm Zentimeter hart auf den Füßen stehen. Doch damit genug kehren wir in die Gegenwart zurück, wo inzwischen die Sonne hinter einem Dunstschleier verschwunden ist, so als wenn gar nichts gewesen wäre. Das habe ich in dieser konsequenten Form auch noch nicht gesehen. Man fragt sich tatsächlich, wie lange geht sowas eigentlich gut? Auf jeden Fall heute noch. Ganz gleich, was auch immer, jedenfalls ja. Der Ball wandert heraus, der Ball streicht, der Ball rollt, der Ball klatscht, der Ball rutscht. Der Ball wird noch einmal abgetropft. Der Ball krachte gegen die Latte. Und der Ball läuft an ihm vorbei. Wie an der Schnur gezogen, fliegend läuft der Ball. Und der Ball streicht vorüber. Und dann biegt sich förmlich Carlos hinein in den Ball. Als ihm der Ball aus dem Ärmel herausrollte. Der Ball war ganz tückisch geworden. Dann ist der Ball zu lang geworden, der Ball ist zu kurz geworden. Der Ball, wie gesagt, jetzt tanzt der Ball ein wenig. Der Ball tanzte nur und über dieses Tanzen des Balles hörten sie nichts mehr im Freudentaumel. Und dann knallte der Ball. Jetzt machen wir ein paar Takte Musik und dann geht's weiter. Und ich sage Ihnen, es hat immer noch nicht begonnen und das wird also bedeuten, dass man hier ziemlich spät anfängt. Nun ja, es wird gleich losgehen. Die Spieler stehen inzwischen unten. Noch stehen die Spieler teilweise, noch liegen oder sitzen sie. Ja, jetzt wissen wir, weshalb es also noch nicht begonnen hat. Ein Flutlichtstrahl nimmt er den Ball herunter, von der Brust aufs Knie und dann lässt er ihn herabtropfen auf den Fuß. Und was macht er mit dem Ball? Er schlägt den Ball und er drückt den Ball. Löffelt den Ball. Zieht den Ball. Zieht den Ball. Faustet den Ball. Jagt den Ball. Nimmt den Ball aus der Luft. Drischt jetzt den Ball. Jetzt, was macht er? Er verliert den Ball. Spitzelt den Ball. Löffelt den Ball. Treibt den Ball mit dem Fuß durch den tiefen Schnee. Den heute orangefarbenen und mit schwarzen Tupfern versehenen Ball. Na und da köpft er den Ball. Was macht er mit dem Ball? Schlägt den Ball, hebt den Ball. Da, wo die Schatten der Tribüne schon auf dem Spielfeld liegen, rutscht der Ball dann ins Aus. Was ist? So ist Fußball. Es ist etwas seltsam im Fußball, aber es ist so. So geht's im Fußball. Der Ball ist rund. Aber das ist eben, ich möchte sagen, das Schöne am Fußball. Ja, so ist das im Fußball. Bitte bei allen Einschränkungen, die es im Fußball gibt. Aber so ist es im Fußball. Und das ist meistens im Fußball ja so. Aber so ist das nun einmal im Fußball. Und das ist das, was den Fußball ja so interessant und immer so jung hält. Das ist nun mal so. Aber das ist verständlich und so ist es nun einmal im Fußball. Ja, es ist im Fußball nun mal so, aber wie es im Fußball ist. So ist es. So auch im Fußball. Für alle die, die es nicht verstanden haben. Das ist nun mal im Fußball so. Wie immer im Fußball. Und was folgern Sie alle daraus? Erwähnen wir es der Vollständigkeit halber noch einmal. Ja, so ist das mit dem... Und deshalb kann ich Ihnen noch einiges vom Fußball sagen. Wie geht's weiter im Fußball? Was ist? Ich kann es Ihnen sagen. Das Spiel hat noch nicht begonnen. Ich weiß nicht, warum er noch nicht begonnen hat hier. So spät hat es eigentlich noch nie begonnen. Wenn ich Ihnen das sage, meine Damen und Herren, dann bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte keineswegs irgendwie... Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob... Hoch kommt der Ball nach innen und... Und der Ball prallte von der Querlatte zurück. Nicht deshalb, weil der Ball von der Querlatte zurücksprang. Naja, irgendwo wird der Ball ja hingehen. Der Ball kommt fast zurückgedrückt vom Wind. Wie vom Lineal gezogen stieg der Ball. Und so geht der Ball schwebend über die Latte. Und wie eine Rakete, so steigt der Ball hoch in den Himmel. In die Wolken. Und der Ball geht ins Nichts. Nur weg mit dem Ball. Zu schlapp dieser Ball. Zu schlapp. Zu spät. Ja, oh. Ja, das stimmt zwar im Inhalt, aber es ist nicht gerade eine sehr feine Einstellung, so etwas herunterzurufen. Was ist? Große Ratlosigkeit. Eine Kerze senkt sich in den 16-Meter-Raum. Als Senker. Dann ein ganz gefühlvoller Heber, der immer länger wurde. Und dann kam der Aufsetzer. Oh, das war ein dickes Ding. Oh, das war ein Aufsetzer. Oh, ein Abpraller. Aber es ist ein Heber. Ein böser Schnitzer. Das ist natürlich ein wenig wenig. Aber noch ist nichts zu Ende. Wir wandern jetzt rein aufwärts. Ich höre irgendwo Unruhe. Jochen Hageleit, war das bei Ihnen? Nein, ich glaube, das war in Bochum. Ich höre jetzt die Geräusche aus Duisburg. Jochen Hageleit, was passiert? Nein. Und ich höre Jubel in Essen. Jochen Hageleit, schnell in die Hafenstraße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerufen wurde von Armin Haufe. Da ist was passiert, Armin. Ich rufe Dortmund. Bitte schön. Ist in Dortmund etwas passiert? Ich höre Jubel. Oh, Herr Albert, was drin? Bitte schön. Ja. Ja, bitte schön. Hallo Duisburg. Ja, bitte. Hallo Dortmund. Ja, Jochen Hageleit in Duisburg. Ja, bitte. Hallo Braunschweig. Bitte Schalke. Hallo Braunschweig. Bitte Jochen Hageleit. Hallo Jochen Hageleit. Schnell jetzt zu Armin Haufe. Ja, schönen Dank. Also weiter so. Ich rufe Heinz Eil, bitte melden. Gelegenheit für mich, zu Ihnen Gerd Million zu geben. Gerd Million? Ja, bitte. Hallo schön. Gerd Million. Ja. Hallo Gerd Million. Ja, bitte schön. Ja, bitte. So, und damit sind wir bei unserer Konferenzreportage. Bitte, Oskar Klose. Ja, genau im richtigen Augenblick. Und ich gebe zurück zur Kurfbrumme nach Köln. Meine Damen und Herren, es gibt Reporter, die lernen das nie. Aber was sollen wir dagegen tun? Das wär's vom Bökelberg. Das war's, was wir inzwischen jetzt noch zu sagen haben. Da helfen keine Proteste. Genauso ist es und das Maß ist voll. Und toremäßig hat sich nichts ereignet. Ja, wir haben geglaubt, es würde heute Tore geben am laufenden Band. Und Tor! Ja, das erste Tor ist gefallen und wo wohl wo? Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Nein! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Na, sag ich's doch! Na, sag ich's doch! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Tor! Und Tor! Nein, vorbei! Oh, das entschädigt für vieles. So, ich glaube, das reicht mit dem Tor. Ja, das sind dramatische Schlussminuten hier. Ja, jetzt ist Jubel, jetzt ist Stimmung da. Ja, jetzt ist es doch ein Spiel. Die Freude ist groß, der Sieg verdient. Rainer Kramer schlägt ein um das andere Mal die Hände vors Gesicht. Und ich schaue in die Ehrentribüne und sehe, wie sich der Präsident die Haare rauft. Das Schicksal hat so entschieden oder ich muss lächeln. Na, wenn es doch immer solche Spiele gäbe, dann gäbe es kein Schimpfen, dann müsste man sich nicht ärgern, dann gäbe es nicht Ärger mit den anderen draußen, sondern weil dann der Fußball alles bestimmen würde und man dann wirklich, wenn man das berichtet, was man sieht, und das tut man nämlich als Reporter immer, Gutes berichten könnte, und das ist heute der Fall gewesen. Aber wenn es mal nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Und so sieht Fußball nämlich in Wirklichkeit aus. Und allen Akteuren ein Bravo und Gratulation zu einem Fußballhöhepunkt. Im Grunde genommen spielen wir ja immer Fußball, aber mit dem falschen Fuß. Ich weiß nicht, warum man noch nicht begonnen hat hier. So spät hat es eigentlich noch nie begonnen. Starker Nebel senkte sich ja nieder, als das Spiel beginnen sollte. Das kann man sagen. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, unter diesen Umständen hier ein Fußballspiel durchzuführen. Denn es haben nicht nur die Zuschauer nichts davon, auch die Spieler auf dem Feld können ihre Mitspieler kaum erkennen. Und das ist ja nun absolut sinnlos, dann ein Fußballspiel durchzuführen. Aber wir haben gesehen, wie die Spieler sich zu bewegen begannen und somit geht es also los. Nun, schade drum, muss man sagen. Schade, meine Damen und Herren, schade um Ihren Fußballabend, schade um unseren Fußballabend. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Lassen wir es, lassen wir das Spiel weiter. Thank you. Das war Der Ball ist rund, ein Kurzhörspiel von Rohr Wolf. Realisation Rohr Wolf, Barbara Karschuk, Peter Jochum und Helmut Keier.